Kundgabe 5124. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.5.1951. Werben Gottes um die Liebe seiner Geschöpfe. Ununterbrochen werbe ich um eure Liebe, indem ich euch mit Gnaden überhäufe, auf dass auch ihr meine Liebe erkennen sollet und sie aus freiem Willen erwidert. Alles um euch soll euch meine Liebe beweisen. Und so ihr jegliches Schöpfungswerk betrachtet, sollet ihr euch dessen bewusst sein, dass es nur geschaffen wurde, um euch selig zu machen. Denn es ist ein jegliches Schöpfungswerk nötig gewesen zu eurer Aufwärtsentwicklung, die schon einen hohen Grad erreicht hatte, als ihr als Mensch euch verkörpern durftet auf dieser Erde. Ihr sollt euch dessen bewusst sein, dass die gesamte Schöpfung nur erstanden ist zum Zwecke der Rückführung des abgefallenen Geistigen zu mir und dass ihr selbst Wesenhaftes seid, das diesen Abfall von mir vollzogen hat. Gleich wie ihr um euch ein ständiges Werden und Vergehen beobachten könnet, so auch ist eure Seele durch immer wieder andere Formen gegangen, die ständig den Prozess des Werdens und Vergehens erfahren haben. Ihr seid zu immer höherer Reife gelangt im Musszustand, und die gesamte Schöpfung war dazu das Mittel, da das Wesenhafte in euch von selbst niemals sich zur Höhe entwickeln hätte können, ohne meine Hilfe. Ihr sollet das alles bedenken und wissen, dass euren Schöpfer und Vater von Ewigkeit nur die große Liebe zu euch bestimmt hat, das Schöpfungswerk erstehen zu lassen, und dass ihr nur diese Liebe erwidern sollet nach euren Kräften, um dann auch wieder unbegrenzt selig zu sein, wie es eure einstige Bestimmung war. Ich will euch nicht fallen lassen, weil ihr durch meine Liebe unlöslich mit mir verbunden seid. Aber erst eure Gegenliebe wird euch das Glück meiner Liebe empfinden lassen. Und darum werbe ich ununterbrochen um eure Liebe, die euch erst den Charakter eines göttlichen Geschöpfes wiedergibt, den ihr verloren habt. Betrachtet die Schöpfungen um euch im Gedenken an mich. Dann lasset ihr euch von meinen Liebestrahlen berühren und sie beginnen euch zu erwärmen. Der Liebefunke in euch entzündet sich. Ihr müsstet unwillkürlich gut denken und handeln, so ihr die Schöpfung auf euch wirken lasset. Denn dann spreche ich selbst zu euch durch diese. Und euer Herz wird weich gestimmt sein und willig zu Taten der Liebe. Und dann erwidert ihr schon meine Liebe, die über den Nächsten zu mir gerichtet ist, wenn auch euch noch unbewusst. Ich will von euch Menschen erkannt werden als ein Gott der Liebe, auf dass ihr euch nach mir sehnet und ich euch emporziehen kann zu mir an mein Vaterherz. Dann wird unsere Liebe Erfüllung finden. Es wird ein immerwährendes seliges Geben und Nehmen sein. Amen.